Bill Hormund ist meine Gegner, Baseballschläger, für kein Meter, ihr seid Hater. Und mit Hatern geh ich um wie mit nem Faker. Er wird zerstört, dann rotte ich die Freunde aus, habt ihr das gehört? Ich spotte und mach alle aus, ich lass ihre Leichen liegen. Denn ich gönn es den Fliegen und immer wieder kriechen, so übertrieben. In diesen Arm, den könnte ich nicht verlieben. Ich bin so krank, ja, ja, nenn mich den Psychopathen. Denn ich schwanke zwischen dem Höllentor und Himmelsgarten. Ihr seid am Arsch, ich brauche keinen Diss-Track, um euch zu beweisen, dass ihr keinen besseren findet. Denn ich bin das, was deutscher Rap gesucht hat, einer, der immer echt war. Ihr seid am Arsch, ich brauche keinen Diss-Track, um euch zu beweisen, dass ihr keinen besseren findet. Denn ich bin das, was deutscher Rap gesucht hat, einer, der immer echt war. Ich bin ein böser kleiner Mann, mach alles put. Was ich nur kann, in der Hölle gibt es immer wieder Dutzende Kaliber. Höllenfeature, den man lieber ausweicht, du Verlierer. Okay, das war zu schnell, nochmal für die lahmen Brüder. In der Hölle gibt es immer wieder Dutzende Kaliber. Höllenfeature, denen man lieber ausweicht, du Verlierer. Hast du's kapiert oder bist du etwa Waldorf-Schüler? Oh mein Gott, du kannst wieder lesen, noch schreiben, du willst dich mit mir anlegen. Ach, von wegen, geh doch scheißen. Ihr seid am Arsch, ich brauche keinen Diss-Track, um euch zu beweisen, dass ihr keinen besseren findet. Denn ich bin das, was deutscher Rap gesucht hat, einer, der immer echt war. Ihr seid am Arsch, ich brauche keinen Diss-Track, um euch zu beweisen, dass ihr keinen besseren findet. Denn ich bin das, was deutscher Rap gesucht hat, einer, der immer echt war. Die Hölle in Person, auf die Knie, Hurensohn, lutsch meine Hoden, wurdest du schon vergewaltigt oder so? Ein dreckiger Penner penetriert deinen Arsch, oh, so muss es sein, immer tiefer rein und es scheint dir tatsächlich zu gefallen. Faustbein, Schrei, wird Zeit, dass du weinst. Tut mir leid, du arme Schwein, nicht lieb, wie du leidest und wie der Typ deiner Schlauch ausweitet. So geht es eben jedem, der tot ist und durch die Hölle schreitet. Ihr seid am Arsch, ich brauche keinen Diss-Track, um euch zu beweisen, dass ihr keinen besseren findet. Denn ich bin das, was deutscher Rap gesucht hat, einer, der immer echt war. Ihr seid am Arsch, ich brauche keinen Diss-Track, um euch zu beweisen, dass ihr keinen besseren findet. Denn ich bin das, was deutscher Rap gesucht hat, einer, der immer echt war. Du hast Ähnlichkeit mit Gollum und Sméagol, weil du schizophren zu sein scheinst, also nimm den Mund nicht so voll. Ich hab immer das Sagen, wenn du vor mir hinkniest. Ich hab Hämmer und Nägel, das ist wie Indie, Passion Christi, du kleines Mistvieh. Ich mach Ratatouille, dein Gehirn gebraten mit Oregano, ui. Das kann lecker werden, doch ich frag mal Hannibal, was er dazu sagen wird. Er nickt mit dem Kopf, er will es bald. Ihr seid am Arsch, ich brauche keinen Diss-Track, um euch zu beweisen, dass ihr keinen besseren findet. Denn ich bin das, was deutscher Rap gesucht hat, einer,